Es geht weiter mit Klingenden, der Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93.0, 101,4 im Kabel oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Die Sendung heute ist so ein bisschen in zwei Teile geteilt und beginnt mit einem Feature über Elena Rykova, eine Komponistin, Performancerin und Improvisatorin, die Komposition in Russland studiert hat, dann in Köln und später in Boston, wo sie nun selbst Komposition unterrichtet. Sie notiert gern mit grafischen Mitteln und das speziell auf Papieren mit verschiedener Transparenz. Warum und weshalb, komme ich später dazu. Jetzt erstmal ein Höreindruck von einem Stück von ihr. Das Stück heißt Night Hunter, ist ein elektroakustisches Stück, das aus Sounds komponiert wurde, die entstanden sind durch eigentlich, wie sie schreibt, einfaches Material, zum Beispiel Seile, Schnüre, Gummibänder, Holzstücke und Glocken und verschiedene ihr zur Verfügung gestellte Keramiken, die von Maria Koroll gemacht wurden. Und die haben zum Teil so die Form eines größeren, ja, wie so ein Ei mit einer Öffnung dran. Und da hat sie eben einiges dran gearbeitet oder bearbeitet, und daraus ist das Stück entstanden, das den Titel hat Night Hunter. Ursprünglich die Aufnahme ist 2017 gemacht worden, aber später dann nochmal elektronisch bearbeitet worden von ihr. Das ist ein ganz aktuelles Stück. Okay, jetzt also Night Hunter. Thank you. Neidtante, eine Komposition von Elena Rykova. Sie hat 2015 festgestellt, dass sie komponiert am liebsten mit Zeichnungen, also mit Notationen, die gezeichnet sind. Also nicht jetzt am Computer mit Eingabe der Symbole oder der Noten oder in anderer Form, sondern dass sie eben grafische Notationen macht, um ihre Ideen für Stücke aufzuschreiben. Und das begann vor 5 Jahren und seither schreibt sie in ihrer Selbstdarstellung, zeichnet sie obsessiv Figuren, Symbole, musikalische Zeichen und was immer ihr als Repräsentationsgestaltung für Musik in den Kopf kommt, auf ihre Partituren. Und da benutzt sie dann eben auch die Idee der Ebenen, das ganz konkret dergestalt, dass transparente Papiere eben Träger von diesen Ideen sind und übereinander gelegt wirklich das ganze Stück dann repräsentieren. Und da hat sie dann so einen Weg gefunden, um auch relativ komplizierte Vorgänge oder Zusammenhänge grafisch darzustellen und das ihren Musikerinnen und Musikern weiterzugeben, die anscheinend damit dann auch eine gewisse Form von Interpretationsmöglichkeit mitbekommen. Das heißt, es ist nicht alles bis auf den Hundertstelsekunde festgelegt, was sie zu tun haben, sondern es gibt eben auch Interpretationsmöglichkeiten, die dann von den jeweiligen Musikerinnen abhängen. Ein weiteres Stück von ihr, schon ein bisschen älter, das ist von 2014, A Blink of an Evanescent Smile. Ein Stück für ein Trio mit verstärkten und präparierten Instrumenten, eine akustische Gitarre, Cello, Violine und Objekte sind dabei. Und es hat ungefähr die gleiche Länge wie das Stück gerade eben. Thank you.

Supidododo, ein Stück, ebenfalls von Elena Rykova, komponiert, und zwar im Auftrag von dem Ensemble, das wir gerade hörten. Das war das Ensemble Lunaire, für fünf Spielerinnen einen präparierten Tisch, Objekte, Percussion und Verstärkung. Und das Ensemble Lunaire hat für 2017 Stücke sozusagen angefragt bei Komponistinnen und Komponisten, die mit dem Thema Tisch arbeiten. Und da ist dieses Stück entstanden von, das wir gerade hörten. Davor noch war das ja der Blink of the Evanescent Smile. Und nun geht es gleich weiter mit einem rein sozusagen elektroakustischen Stück. Cryptic Thingness ist ein bisschen länger, von 2016, 10 Minuten, und ist komponiert für ein sogenanntes Hydra-System mit 40 Lautsprechern an der Harvard University, wo sie ja jetzt Komposition unterrichtet. Und ja, das können wir jetzt hören. Cryptic Thingness. Nach dem rein elektroakustischen Stück Cryptic Thingness nun wieder ein Stück für leibhaftige Wesen, die das spielen. Und zwar hat es den Titel Stop at the Next Cloud or I'll Turn into a Scorpion von 2013. Eine Komposition von Elena Rykova für fünf Spielerinnen, Klarinette. Dazu gehören Klarinette, also eine B-Klarinette, kleine Klarinette, Timpano, ein Cello, zwei Home Swingers, was immer sie damit meint. Es sind offensichtlich Instrumente von Juri Landmann und Objekte und eine Konstruktion. Ein Stück, das eine Länge von 8 Minuten hat und von 2013 ist. Thank you. Stop at the next cloud or I'll turn into a scorpion von 2013. Und gleich folgt ein weiteres Stück, das letzte auch in diesem Kurzfeature über Elena Rykova, und zwar das Stück 101% Mind Uploading. Ein Stück, das geschrieben ist für das Nickel Ensemble und von dem wurde das auch uraufgeführt 2015 in Tel Aviv mit den drei Performern Antoine François, Patrick Stadler und Brian Archinal. Es ist geschrieben für präpariertes Klavierobjekte und Perkussion und ist auch das längste jetzt in der Reihe von Stücken von Elena Rykova. Ich kann nur empfehlen, die Webseite von Elena Rykova anzugucken, weil da ist einiges Informatives über ihre Arbeit und wie sie vorgeht, wie begeistert sie von dem Schreiben mit grafischen Notationen ist, von dem Komponieren mit grafischen Notationen. Und einige sind auch zu sehen und eine Liste ihrer Stücke und so weiter. Ganz einfach ist der Link zu finden auf der Webseite der Klingding-Sendung www.hierunddae.de/klingding. .html und da der oberste Eintrag, da ist der Link zu Ihrer Seite, sonst ist ja auch ganz gut zu finden. Und ja, jetzt also das letzte Stück in dem Kurzfeature 101% Mind Uploading, aufgeführt vom Nickel Ensemble. Ja, wie man hören konnte, eine Live-Aufnahme aus Tel Aviv. 101% Mind Uploading von Elena Rykova. Damit geht auch das Feature über sie zu Ende. In der Klingding sind in der zweiten Stunde jetzt Aufnahmen, die ich gefunden und gesucht habe auf, ja, zum Beispiel Soundcloud, Bandcamp und was mir so zukam von Musikerinnen und Musikern, die ich kenne. Ehrlich gesagt, ja, genau. Und da fange ich gleich an mit einem Stück von Naphtal Death. Das ist unter dem Pseudonym tritt Eberhard Meisel auf, Musiker, der in der letzten Zeit ziemlich aktiv in Hannover ist als elektronischer Musiker. Sein Hauptinstrument, das er in dem Zusammenhang auch verwendet, ist die Zither. Und das Stück, das hat den Namen Karl 9, 10, 4, 20. Also, und ist in der Reihe der Karfriday Recordings. Letztes Jahr hat er auch eins gemacht und hat den Untertitel Amplified, Tortured, Zither over Three Cow Squatpads. Also von Naphtal Death. K9 vom 10.04.2020. Thank you. nach Car 9 von Naptal Death. Nun ein Stück von dem neuen Album, das erschienen ist bei Bandcamp. Und das Album hat den Titel das Label ist praktisch auf Bandcamp, heißt Audio Semantics. Und das Album heißt Blur Satin. Sind 6 Tracks drauf und der titelgebende Track ist der erste und den werden wir gleich hören. Und zwar ist das mit John Hughes Kontrabass und Olaf Rupp elektrische Gitarre. Olaf Rupp, Berlin lebender Musiker, und John Hughes sicher vielen bekannt, in Hamburg lebend, Kontrabass spielend. Und zuletzt, glaube ich, habe ich die beiden gehört beim Blurred Edges Festival. Falls es noch nicht bekannt ist, das Blurred Edges Festival findet jetzt nicht Ende Mai, Anfang Juni statt. Das ist verschoben worden und es gibt jetzt noch einen neueren Termin. Die Einzelheiten dazu werden bald bekannt gegeben. Wir hoffen, dass es dieses Jahr noch stattfinden kann. Die Situation ist ja ganz schön schwierig durch die Corona-Pandemie. Also zum einen ist das Problem, dass Musikerinnen und Musiker nicht aus anderen Ländern hier einreisen können, die jetzt zum Beispiel eingeladen wurden oder werden sollten von Veranstaltern oder Musikerinnen aus Hamburg. Und zum anderen ist ja bis Ende August ein Veranstaltungsverbot für Konzertveranstaltungen, Musikveranstaltungen, also ja. Und dementsprechend musste das Blurred Edges Festival verlegt werden. Aber letztes Jahr hat es noch in der sonnigen Zeit im Juni und Mai, Ende Mai stattgefunden. Und da hat zum Beispiel Olaf Rupp mit John Hughes gespielt. Und jetzt hören wir von ihrem neuen Album Blur Satin den titelgebenden ersten Track, der etwas mehr als 10 Minuten lang ist. Thank you. Blur Sutton, das Album mit dem gleichnamigen Titel, wie der Track eben gehört, ist am 20.03.2020 bei Bandcamp erschienen auf dem Unterlabel von, also praktisch auf dem Label von, ich glaube, es ist von Olaf Rupp, Audio Semantics, John Hughes, Kontrabass und Olaf Rupp, elektrische Gitarre. Es geht gleich weiter mit einem Stück von Koran Erl, Berlin lebender Musiker, der öfters mit in den Frequenzgängen aufgetreten ist, auch mal beim Club Katarakt Festival auf Kampnagel. Er arbeitet eigentlich vorwiegend mit Elektronik oder ausschließlich, soweit mir bekannt ist. Und das ist auch bei diesem Stück so. Es hat den Titel Hydra Synth Remorse und in Klammer 2020 mit minus 03, minus 24, ich denke, das ist das Datum, also auch so in den letzten 3 Wochen entstanden. Und zur Entstehung schreibt der Single Self-Programmed Patch Played on the Hydra Synth Desktop. Ja, und hat dann eben den Hydra Synth Remorse Titel bekommen. Ein kurzes Stück von 3 Minuten von Koran Erre. Ja, zuletzt hörten wir ein kurzes Stück, ganz kurzes Stück, eine Minute, von Yoni Silver. Yoni Silver, Bassklarinettist, ursprünglich aus Israel, lebt seit Jahren in London, spielt Bassklarinette und auch andere Instrumente und hat, gut, das ist jetzt schon ein bisschen älter, von Ende November 2019 bei Beartown Records erschienen, Nether Tank hieß das Stück, Bassklarinette Solo. Und weitere Informationen zu dem Album habe ich leider nicht bekommen. Als nächstes ein Stück von Svetlana Marasch. Svetlana Marasch war schon mehrere Mal in Hamburg, auch beim Blood Edges Festival im Rahmen von Stark Bewölkt und dann auch bei vier Fakultät im Künstlerhaus Faktor. Und die slowenische Musikerin, Elektronik vorwiegend, wir werden gleich nachher hören, dass es nicht nur so ist, hat sich die Zeit genommen, mit einem EMS Synthi 100 zu arbeiten. Er gilt als so ein besonderes Teil, analoge Synthesizer. Ich weiß nicht, ob der aus den 60er, 70er Jahren ist oder viel früher, glaube ich nicht. Und hat da mit verschiedenen Möglichkeiten gearbeitet. Das Ergebnis hören wir jetzt. Das Album heißt Steps und davon ist der Track 37.

Nach dem elektronischen Stück von Svetlana Marasch, 37, entstanden auf dem EMS. Was ist das nochmal? EMS 100 Synthesizer. EMS Synthi 100, genau, so heißt er. Ja, warum heißt das 37, hieß das Stück 37? Weil 37 Sequenzer, oder wie? Tracks are named by the number of sequencer steps used in that piece. Und sie beschreibt dann auch noch, dass sie praktisch ihr Tun an dem Synthesizer war dann, nachdem sie die Vorprogrammierung gemacht hat, Pins rein und rauszuschicken. Und ja, okay, halt so das Übliche, was Elektroniker machen, war das zweite Stück, das war, na, jetzt suche ich den Zettel dazu, Chamber Music for Accordion with Electronics and Violoncello. Das Violoncello hat Branko Cinovic gespielt und Alexander Latkovic hat. Nö, das macht keinen Sinn. Okay, Alexander Latkovic hat wahrscheinlich das Violoncello gespielt, Elektronik und Akkordeon hat Branko Cinovic gespielt. Und das Score und die zwischen Interaction Design, wie sie das nennt, Electronics, war von Svetlana Marasch. Ein Stück, das im März 2020 noch in Belgrad uraufgeführt wurde. Und jetzt geht's weiter mit einer anderen Musikerin, die in Estland lebt, Lisa Hirsch, mit zwei I, Lisa Hirsch. Und unter dem Titel Fields stellt sie ein Stück vor, Exploration in Multiphonics for Double Wind Quintet. Also Forschung in Multiphonics wird bei Blasinstrumenten die Tatsache genannt, dass da statt einem Ton mehrere Töne gleichzeitig entstehen durch besondere Spieltechniken. Und da Double Wind Quintet war, die beiden Blasquintette waren Estika Windquintett und Vanemuine Quintett. Sie nennt es ein Combined Phone Recording from Tallinn Train Factory, also in der Zugfabrik in Tallinn wurde das aufgenommen und Phone Recording. Ich weiß nicht, ob das mit einem Phone, also mit einem Smartphone aufgenommen wurde. Wahrscheinlich. Die Qualität ist dafür eigentlich ganz gut und wir können das jetzt hören. nach den Fields in Exploration oder Fields, Untertitel Exploration in Multiphonics, ein Stück von Christopher Giermann. Christopher Giermann verschickt in unregelmäßiger Folge, mittlerweile zum vierten Mal, unter dem Titel Fenster zum Hof, erinnernswerte oder meist total schwierige, nervige EDC-Zitat meiner Stücke mit enthusiastischer Überzeugung. Und die schickt er rum und die sind dann downloadbar für 7 Tage und im Original, ja. Und in der letzten Lieferung war dabei ein Stück, das den Titel hat Äußern B. Also Äußern B. Klammer auf, nein, Komma, das sind keine Tiere, Doppelpunkt, no animal was recorded for this product, Klammer zu. Ein Stück von 5 Minuten und das Material dieser bisher unveröffentlichten Stücke ist aus in sich kreisenden Rückkopplungen improvisiert und dann meist in Form von Kanons übereinander geschichtet, soweit so technisch. Und Zitat noch aus seiner Mail von ihm und nun noch der kleine Satz, Wahlspruch der Feindbildnerinnen, Doppelpunkt, hasse was, biste wat. Ja, soweit Zitate von Christopher Giermann, dem Komponisten und Performer, aus, der in Bremen lebt und ja, vor nicht allzu langer Zeit war ein Stück von ihm in der Akademie der Künste zu hören. Und jetzt hören wir Äußern B, ein Stück von 5 Minuten. Thank you. Nach Äußern B von Christopher Giermann noch ein Stück von, zum Schluss der Klingling-Sendung heute, ein Stück von Jorge Levisat. Jorge Levisat war vor circa 10 Jahren mal in Hamburg. Zum Glück habe ich ihn gut ein bisschen kennengelernt. Ein Komponist, elektronischer Musiker, lebend in Santiago, in Argentinien. Und er hat auf seinem Soundcloud-Account neu gepostet einen Track von 2010, erschienen eine Kollektion des ein Kollektiv von einem gespielt von einem Kollektiv, ich sage einfach mal den spanischen Namen, Colectivo de Creación Sonora Musicas de una Etnia Imaginaria. Das sind die Musiker German Meira, elektrische Gitarre, Juliana Moreno, Flöte, Enrique Entenza, Bandoneon, Martin Devoto, Violoncello und Jorge Satt, Live Electronics. Das ist damals also 2001 ist ein Album erschienen eben, und da ist der Track drauf. Der hat den schlichten Titel Improvisation 05. Jetzt höre ich gerade mein Telefon hier klingeln. Okay, ich lege ihn jetzt mal auf und dann hören wir weiter. Wir hörten die Improvisation 05, ein Stück, eingespielt von einem Ensemble in Zusammenarbeit mit Jorge Satt, Live Electronics. Und ich bekam gerade den Anruf von Electronic Jam, von Pascal, der Electronic Jam sendet und auflegt, dass er ein bisschen später kommt. Also die Fans von Electronic Jam, bleibt am Radio sitzen und macht es euch gemütlich. Er kommt so in einer Viertelstunde und legt dann auf. Deshalb habe ich noch Zeit, zwei Tracks, die ich so in Reserve hatte, noch zu spielen. Und zwar den zweiten von der dritten Lieferung von Christoph Ogiermann, und der hat den Titel Melancholia. Melancholia unterstrich EE1-5. Warum das so genau heißt, weiß ich nicht, aber Melancholia ist ja irgendwie ein aussagekräftiger Titel. Also von Christoph Ogiermann, Melancholia. Thank you. Okay, nach Melancholia noch ein zweites Gadget von Klingding heute Abend. Und zwar ein zweiter Track von der CD, von dem Album Blur Sutton, eingespielt von John Hughes, Kontrabass und Olaf Rupp, elektrische Gitarre. Und zwar der Track heißt A Light in the Vacuum of a Doubt. Thank you. Allerdings Vacuum of a Doubt. Olaf Rupp, elektrische Gitarre, John Hughes, Kontrabass. Und damit geht eigentlich das vorbereitete Programm von Blood Edges zu Ende. Die nächste Klingding-Sendung wird am 15. Mai 2020 sein, wieder von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder als Webstream hörbar weltweit unter www.fsk-hh.org. Informationen über die Sendung und auch Links und in 2 Tagen ungefähr ein Mitschnitt kann man nachhören und nachlesen auf der Webseite www.hierunddaer.de/klingding. Und ja, jetzt für die Hörerin von Electronic Jam, er wird am Start sein. Es dauert nur noch ein bisschen. Hat sich herausgestellt, dass der Elbtunnel, also der alte Elbtunnel, nicht begehbar ist. Also dadurch musste er einen Umweg fahren. Und das dauert eben seine Zeit. So lange spiele ich noch Musik, die ich gerade auf dem Tablet habe. Und zwar von Macaya McRaven. Macaya McRaven hat 2017, 2000, ja, 2017, Herbst 2017 hauptsächlich an 4 verschiedenen Stationen mit ganz unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern Sessions gemacht. Freie Improvisation und das dann aufgenommen und herausgebracht ist das, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit. Nee, doch, das ist auch schon ein bisschen lang. 2018 ist es erschienen, das Album Universal Beatings. Und wir hören von den ersten zwei von den ersten 6 Tracks. Die sind aufgenommen in New York und zwar in Queens mit Brandy Younger, Harfe, Joel Ross, Vibraphon, Tomika Reed, Cello, Desron Douglas, Double Bass, Bass, also Kontrabass und Macaya McRaven, Schlagzeug, Drums. Und da hören wir jetzt Young Genius.